Es sind die ersten Flüchtlingslager in Paris überhaupt, Centre d'accueil genannt, Betreuungszentren, geplant als Provisorium für 18 Monate und gedacht für eine Aufenthaltsdauer von jeweils 5 bis 10 Tagen. Eine Einrichtung für Frauen und Kinder soll bis zum Ende des Jahres in Ivry-sur-Seine errichtet werden, nahe bei Paris im Südosten gelegen. Im Norden der Stadt, an der Porte de la Chapelle, wird schon Mitte Oktober ein Lager für männliche Flüchtlinge eröffnet, auf einem ehemaligen Gelände der staatlichen Eisenbahn SNCF. Der Ort wurde nicht zufällig ausgewählt. Die meisten Migranten kommen mit der Bahn oder mit dem Bus im Norden der Stadt an. Jetzt, untergebracht in einer ehemaligen Bahnhofshalle, sollen sie ausdrücklich würdevolle Lebensumstände vorfinden, den UN-Normen entsprechend. Wasser, Elektrizität und Internetzugang für bis zu 600 Menschen. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Die Menschen, die dorthin kommen, können sich dort ausruhen, sich beraten, sich untersuchen lassen, sich überlegen, was sie jetzt machen wollen, ob sie Asyl beantragen wollen oder nicht. Und von dem Moment an gehen sie dann ihrer Wege, werden an andere Organisationen vermittelt, ihr Verfahren kommt in Gang. Und das schneller, als es heute möglich ist. Rund 10.000 Flüchtlinge sind seit Anfang 2015 nach Paris gekommen. Hilfsorganisationen und städtische Einrichtungen nahmen sich ihrer an. Mit der neuen Einrichtung will die Stadt auch die nördlichen Bezirke von Paris beruhigen. Die Zeit der wilden Zelt- und Matratzenlager unter freiem Himmel soll beendet werden. Über 20 solcher Lager wurden im Verlauf des Jahres schon geräumt, die meisten im Norden von Paris an großen Plätzen und Metrostationen, etwa an der Place Stalingrad, wo Hunderte von Flüchtlingen wochenlang unter Hochbahngleisen kampierten. Wie umstritten solche Projekte in Frankreich sind, zeigte sich jetzt im Städtchen Forges-les-Bains im Departement Essonne. Dort wird gerade ein Flüchtlingsheim eingerichtet, das im Oktober 91 Asylbewerber aufnehmen sollte. Hunderte von Anwohnern hatten mehrfach gegen das Vorhaben demonstriert. Vor Tagen schon wurden im Gebäude von Unbekannten alle Wasserhähne geöffnet, um die Räume unbewohnbar zu machen. Vergangene Nacht ging der Dachstuhl in Flammen auf. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Brandanschlag aus. An Hidalgo. C'est une honte. Ceux qui ont fait ça. Es ist eine Schande. Die das gemacht haben, müssen sich unendlich schämen. Wenn sie glauben, dass sie damit die Werte eines Landes wie Frankreich vertreten, täuschen sie sich total. Es ist abscheulich und beklagenswert, so zu handeln. Und kriminell natürlich. Ich hoffe sehr, die Täter werden gefunden und bestraft, so wie sie es verdienen. Man werde alles unternehmen, um im Falle einer Brandstiftung die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte am Nachmittag Innenminister Bernard Cazeneuve.